Kapitel 15. Verzeihen Sie bitte. Vergeben heißt, die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Lily Tomlin, Schauspielerin, Autorin, Comedian, Anhängerin des Absurden. Wann hatten Sie zum letzten Mal körperliche Schmerzen? Wie haben Sie versucht, diese zu lindern? Und wie lange haben Sie gewartet, bis Sie etwas unternommen haben? Wahrscheinlich nicht allzu lange, oder? Bei körperlichen Schmerzen handeln wir für gewöhnlich schnell, um sie loszuwerden. Klar, tut ja auch weh. Selbst wenn wir dafür noch stärkere Schmerzen erleiden müssen, etwa indem wir Desinfektionsmittel auf eine Wunde sprühen oder sie nähen lassen, reagieren wir doch sofort, weil wir ganz auf das Ziel fokussiert sind. Linderung. Wenn es jedoch um Seelenschmerzen geht, neigen wir anscheinend dazu, abzuwarten, wie viel Leid wir ertragen können. Wir suhlen uns in Schuldgefühlen, Scham, Verbitterung und Selbsthass. Manchmal ein ganzes Leben lang. Wir ziehen die Qualen in die Länge, indem wir an unseren schlechten Gefühlen festhalten und unsere Schwiegermütter schlecht machen. Wir träumen davon, unsere großmäuligen, inkompetenten Chefs vor der versammelten Belegschaft bloßzustellen. Wir weisen anderen Leuten die Schuld zu und gehen in Gedanken die 1000 Gründe durch, warum unsere Widersacher falsch liegen und wir richtig. Wir durchleben unsere schlimmsten Augenblicke immer wieder im Geiste, statt sie loszulassen. Wir kratzen emotionale Wunden wieder auf, weigern uns, sie heilen und den Schmerz abklingen zu lassen. Wir ruhen nicht, bis wir sicher sein können, dass der andere sich so schlecht fühlt, wie wir es gerade durch seine Schuld tun. Wenn ich schon mein ganzes Leben lang leiden muss, werde ich dafür sorgen, dass du weißt, was du mir angetan hast. Wir klammern uns an den Groll. Dabei stiehlt er in unserem Kopf nur Platz und verschwendet unsere Zeit. Er laugt uns aus und löst Wut und Depressionen aus. Er macht uns nicht selten krank. Und manchmal bringt er uns sogar um, weil, warum nochmal? Schuldgefühle, Scham, Verbitterung und Selbsthass mit sich herumzuschleppen heißt, dem großen Schlummer das Ruder zu überlassen. Der rastet zuverlässig aus, besteht darauf, Recht zu haben und gesehen zu werden. Ihrem besseren Selbst hingegen wäre es völlig egal, was andere denken oder tun, weil es sie liebt. Und nur das zählt. Vorbei ist vorbei. Sich an vergangenen Dingen festzuklammern, ändert nichts an den Dingen. Es hält nur unsere negativen Gefühle von damals am Leben. Es macht sie zu einem Gefangenen ihrer Qualen und verringert ihre Frequenz. Sobald Sie sich dafür entscheiden, zu vergeben und Ihre negativen Gefühle aufzulösen, befinden Sie sich auf dem Weg in die Freiheit. Bei Vergebung geht es darum, sich um sich selbst zu kümmern und nicht etwa um denjenigen, dem man vergeben muss. Es geht darum, das Bedürfnis nach Wohlbefinden vor den Wunsch, Recht zu haben, zu stellen. Es geht darum, Verantwortung für das eigene Glück zu übernehmen, statt vorzugeben, es liege in der Hand anderer. Es geht darum, die eigene Macht zu nutzen, indem man Wut, Ablehnung und Schmerz den Laufpass gibt. An Groll festzuhalten ist, als würde man Gift nehmen und darauf warten, dass die Feinde sterben. Wenn Sie mit jemandem, der Ihnen wichtig ist, ein Problem haben, erklären Sie ihm, wie Sie sich fühlen, ohne ihm die Schuld zuzuweisen. Egal wie das Gespräch ausgeht, vergeben Sie ihm. Eine solche Aussprache kann Ihre Bindung vertiefen oder Ihnen klarmachen, dass Sie nicht mehr viel mit dieser Person zu tun haben wollen. Davon unabhängig gilt, wenn Sie frei sein wollen, müssen Sie loslassen. Wenn Sie sich von einem Arschloch, das Ihnen eigentlich egal ist, verletzt oder schlecht behandelt fühlen, befreien Sie sich von diesem Gefühl. Lassen Sie es nicht in sich gären. Rächen Sie sich auch nicht, indem Sie dem Übeltäter ein Paket toter Ratten schicken. Was interessiert es Sie überhaupt, ob derjenige einsieht, wie blöd er ist? Und was ändert das für Sie? Und jetzt tun Sie bitte nicht so, als ginge es Ihnen darum, den anderen zu einem besseren Menschen zu machen. Das ist Ihnen nämlich völlig Schnuppe, stimmt's? Sie wollen Vergeltung, eine Entschuldigung oder das Eingeständnis, dass Sie recht haben. Viel besser. Finden Sie sich mit der Situation ab. Lassen Sie los. Je länger Sie für Ihr Recht kämpfen, desto länger spukt Ihnen die Sache im Kopf herum und verpestet Ihr Leben. Fallen Sie nicht auf den Irrglauben herein, jemandem zu vergeben, hieße, ihn einfach davonkommen zu lassen. Denn wenn Sie jemandem vergeben, sorgen Sie vor allem dafür, selbst davonkommen zu können. Vergebung hat nichts damit zu tun, nett zum anderen zu sein. Es bedeutet vielmehr, nett zu sich selbst zu sein. Toll, das haben wir jetzt verstanden. Das war ja easy. Doch wie funktioniert das wirklich mit dem Loslassen? Wie vergibt man dämlichen Idioten? Erstens, empfinden Sie Mitgefühl. Mitgefühl für sich selbst oder jemanden zu empfinden, der etwas furchtbar Schlimmes getan hat, ist, wie sich eine Kugel aus dem Arm zu ziehen. Anfangs schreien sie, schlagen um sich und finden es schrecklich. Doch auf lange Sicht gibt es keine andere Möglichkeit, um zu heilen. Zu den besten Tricks gehört es, sich die Person, auf die man wütend ist, als kleines Kind vorzustellen. Gehen Sie davon aus, dass dieses Kind aus Angst handelte. Es tat sein Bestes, um sich selbst zu beschützen und versuchte, mit seinen Problemen so zurechtzukommen, wie es ihm vertraut war. Menschen, die leiden oder verwirrt sind oder beides, verhalten sich blöd. Das zu verstehen und sich die Person, der sie den Kopf abschlagen wollen, als süßes, unschuldiges Kind mit Dackelblick vorzustellen, wird ihnen dabei helfen, Mitgefühl mit ihr zu empfinden. Mitgefühl ist der Schlüssel zur Vergebung. Das Gleiche gilt auch, wenn Sie sich selbst etwas verzeihen müssen. Auch Sie sind doch nur ein kleines Häschen, das mit seinen Problemen zurechtkommen muss. Empfinden Sie Mitgefühl für Ihr niedliches Schnabeltassen-Ich und lassen Sie los. Zweitens, streichen Sie die andere Person aus der Gleichung. Stellen Sie sich vor, Sie hätten zwei Angestellte, die am gleichen Tag nicht zur Arbeit erscheinen. Für Sie heißt das, am Morgen vor einer wichtigen Präsentation mit allem allein zurechtkommen zu müssen. Eine der beiden bleibt zu Hause, weil sie einen Kater hat und nicht in der Lage ist zu arbeiten. Die andere hat gerade erfahren, dass ihre geliebte Mutter plötzlich gestorben ist. Sie eilte sofort zum Flughafen und hat in dem ganzen emotionalen Chaos versäumt, sie anzurufen. Das Ergebnis ist exakt dasselbe. Sie sitzen allein mit der ganzen Arbeit da. Ihre Reaktion wird vermutlich ganz unterschiedlich ausfallen. Was bedeutet das? Sie haben die Wahl. Eine Möglichkeit ist es, sich so aufzuregen, dass Ihnen fast eine Arterie platzt. Die andere Möglichkeit ist, Ihr Herz zu öffnen. Ein weiteres Szenario. Sie sitzen in Ihrem brandneuen Boot, als ein leerer Kahn herantreibt, mit Ihnen kollidiert und einen hässlichen Kratzer verursacht. Wenn in dem anderen Boot keiner sitzt, gibt es für Sie auch niemanden, auf den Sie wütend sein können. Sie reagieren viel ruhiger. Wenn hingegen irgendein Vollpfosten den Kahn steuert und nur gegen Sie gestoßen ist, weil er mit seinem Handy beschäftigt war, drehen Sie durch. Wetten? Sie werfen ihm wüste Beschimpfungen an den Kopf. Wir haben hier zweimal die gleiche Situation. Ihr Boot bekommt einen Kratzer. Und zwei mögliche Reaktionen. Wenn Ihnen etwas Schlimmes passiert, streichen Sie den Verursacher aus der Gleichung. Wenn Sie das tun, können Sie sich öffnen und sich so eine angenehmere und produktivere Reaktion ermöglichen. Ja, ein angenehmeres, produktiveres Leben. Es geht ohnehin nicht um den anderen, sondern um Sie. Wenn es niemanden gibt, auf den Sie Ihre Wut richten können, fällt es Ihnen schwer, sauer zu sein. Stattdessen können Sie die Situation hinterfragen. Warum ist das passiert? Welche Rolle spiele ich dabei? Warum habe ich dieses Ereignis angezogen? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich Mitgefühl für alle Beteiligten empfinden?